wie die Funken sprühen. Abflug aus Washington. Als wir am 3. Juli 2015 wieder in Deutschland landen, sind unsere E-Mail-Postfächer voll. Und 3/4 aller Nachrichten haben den gleichen Betreff. Die Person XY hat einen neuen Eintrag ins Forum geschrieben, klick hier. Diese Mails sind Benachrichtigungen des verschlüsselten Forums, das das ICIJ für die Recherche eingerichtet hat. Das Treffen in Washington hat unsere Kollegen offenbar motiviert, tagelang laufen Recherchetreffer ein. Auch weil Marina in der Zwischenzeit weitere Kollegen ins Boot geholt hat und sie alle die Suchmaschine, die auf unsere Daten zugreift, mit Suchworten füttern. Inzwischen sind rund 70 Journalisten mit an Bord der Recherche. Die neuen Treffer? Ein uruguayischer Präsidentschaftskandidat, ein Waffenschieber mit Verbindungen zur Iran-Contra-Affäre, ein peruanischer Geheimdienstchef, ein russischer Milliardär, eine Firma, die im Zentrum eines Mordkomplotts stand, alles gute Geschichten. Manche Funde lassen uns noch staunen. Ein Kollege aus den USA stößt auf Kojo Annan, Sohn des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan. Ihm gehörten den Dokumenten zufolge 2 Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln, dazu eine weitere auf Samoa. Wir lesen uns ein wenig ein und sehen einen Gastbeitrag, den Kofi Annan 2013 für die New York Times geschrieben hat. Der Titel war zugleich ein Appell: Stoppt die Plünderung Afrikas. Annan geißelte, dass der afrikanische Kontinent ausgebeutet werde, und zwar mit Hilfe von anonymen Briefkastenfirmen und Konzernen, die ihre Sitze steuergünstig in Steueroasen verlegten. Als Beispiel nannte Annan Nigeria, ausgerechnet. Denn der Miteigentümer von einer von Kojo Annans Firmen auf den britischen Jungferninseln war bis mindestens 2015 der Sohn eines prominenten Ex-Senators aus Nigeria. Wofür die Gesellschaft genau gegründet wurde, können wir aus den Daten nicht erkennen. Auf Anfrage des ICIJ erklärte ein Berater von Kojo Annan, dieser führe seine Firmen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften der betreffenden Jurisdiktion. Sofern Steuerschulden anfielen, würden diese in den betreffenden Ländern gezahlt. Zweck der Firmen sei die Regelung von Familien- und Business-Angelegenheiten. Einige Jahre zuvor war Kojo Annan in ein problematisches Geschäft verwickelt gewesen, nämlich in den Skandal um das irakische Oil-for-Food-Programm. Annan arbeitete für eine Firma, die von den Vereinten Nationen, deren Generalsekretär damals Kofi Annan war, einen millionenschweren Auftrag zur Überwachung der Lieferung von Hilfsgütern in den Irak bekommen hatte. Eine britische Zeitung hatte dazu 1999 erstmals kritische Fragen gestellt. Auch die Zahlungswege, auf denen Kojo Annan von dem Unternehmen seine Vergütung bekam, wurden damals diskutiert. Eine Kommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Chefs der US-Notenbank Paul Volcker stellte später fest, dass es keinen Beweis gäbe, dass sich Annan Senior bereichert habe. Ebenso wenig wurden Beweise für ein Fehlverhalten Kojo Annans gefunden. Er habe sich allerdings gegenüber der Kommission unkooperativ verhalten. Annans Berater stellt in einem Brief fest, aus dem Bericht der Kommission werde klar, dass es keinen wie auch immer gearteten Beweis oder irgendeine Feststellung der Kommission gebe, dass Kojo Annan jemals mit jemandem in der UN gesprochen habe oder versucht habe, jemanden in der UN zu beeinflussen, Verträge an eine Gesellschaft zu vergeben, mit der er verbunden ist. Für uns ist es derweil faszinierend zu beobachten, wie in unsere Daten auf einmal Leben kommt, ohne dass wir etwas tun. Zack, ein neuer Treffer, oft über Nacht, wegen der Zeitverschiebung zu den USA und Südamerika. Mittlerweile wird rund um die Uhr in den Daten gesucht, in irgendeiner Zeitzone sitzt fast immer ein Kollege vor dem Computer und gibt neue Namen in die Suchmaske ein. Wir kommen vom Mittagessen zurück und irgendjemand hat einen weiteren Regierungschef. Wenn dann die europäischen Kollegen an den Daten sitzen, erleben wir neue Treffer quasi live im Stundenrhythmus. Etliche Spuren sind spektakulär. Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, der ehemalige Premierminister von Jordanien, die Familie eines früheren südamerikanischen Diktators, der palästinensische Vizepremierminister, außerdem eine Spur zu Nawaz Sharif, dem amtierenden Premierminister Pakistans. Sharif war in den 90er Jahren bereits zweimal Premier von Pakistan. Die Weltbank nennt in einem kritischen Bericht zwei Firmen auf den britischen Jungferninseln, die Sharif für zweifelhafte Geschäfte genutzt haben soll, die Nescol und die Nielson. Über diese Firmen soll er sich Luxusimmobilien gekauft haben, etwa in London. Aus staatlichem Geld wird so im Handumdrehen eine private Villa. Beide Firmen finden wir in den Daten. Die Eigentümerin ist, den Dokumenten zufolge, mindestens bis 2012 Mariam Safdar, geborene Sharif, die Tochter von Nawaz Sharif. Anmerkung: Bis zum Redaktionsschluss dieses Buches antworteten weder der Premierminister noch seine Tochter auf eine entsprechende Anfrage. Wir versuchen immer, uns in die Fälle einzulesen, um zu verstehen, worum es geht und ob wir helfen können oder einsteigen sollten. Die genaue Struktur der Daten kennen wir am genauesten, weil wir seit Monaten damit arbeiten. Oft können wir sagen, wie noch mehr herauszuholen ist. In diesen Tagen, Ende Juni, Anfang Juli, wird in unserem SZ-Hochhaus am Rande Münchens eine Menge umgebaut. Wände werden eingerissen und neue hochgezogen, Büros zusammengelegt und Grenzen aufgehoben. Eine SZ, so heißt das Projekt. Die Online-Redaktion der SZ und die Zeitung sollen endlich zusammenwachsen. Bislang saßen die Redaktionen bis zu 10 Stockwerke voneinander entfernt. Jetzt soll etwa die Politikredaktion der Zeitung in dasselbe Stockwerk wie die Politikredaktion von SZ.de. Im Zuge des Umbaus zieht unser Ressort vom 25. in den 24. Stock. Uns beiden ist es egal, in welchem Stock wir sitzen. Wir brauchen gerade keinen schnellen Kontakt zum Newsroom oder zur Seite 3. Wie unser Ressortleiter Hans Leyendecker konstatiert, wenn er uns ärgern will, wir schreiben ja sowieso nichts mehr. Im Zuge des Umzugs setzt er durch, dass wir für unser Projekt einen eigenen Raum bekommen, einen War Room. An den Wänden hüfthohe Aktenschränke, dazu abwischbare und magnetische Tafeln. Die Tür, die wie ausnahmslos alle Türen im Hochhaus voll verglast ist, wird mit Sichtfolie bezogen. Der Zugang wird auf unser Ressort beschränkt, weder der Sicherheitsdienst noch die Reinigungskräfte können in das Zimmer, nicht einmal die Chefredaktion. Es ist ein guter Ort. Das Projekt ist in der Wirklichkeit angekommen. Wir hängen als erste Amtshandlung einen Zettel mit dem Projektnamen an die Wand. Prometheus. Dann machen wir auf einer der weißen Tafeln eine Liste. Die Liste mit den Spuren zu aktuellen und ehemaligen Staatschefs. Vorne das Land, dahinter die Art der Verbindung. Also Pakistan, amtierender Premierminister. Anmerkung: Premier Nawaz Sharif antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Island, amtierender Premierminister. Syrien, Cousin des amtierenden Diktators. Wir kommen auf ein gutes Dutzend. Die Liste motiviert jeden Tag. Und sie gibt uns ein wenig das Gefühl, nicht völlig den Überblick über den Wahnsinn zu verlieren, der gerade passiert. Und die Staatschefs sind ja nur der prominente Teil unserer Geschichten. Bekannte Waffenlieferanten für die CIA, Offshore-Firmen, die für das iranische Regime Ölgeschäfte besorgen, schwerreiche Unterstützer von US-Präsidentschaftskandidaten. Ob die Mosfon-Leute sich wirklich bewusst sind, wessen Geld sie da nehmen, ist nicht immer klar. Aber ihr Geschäftsmodell nimmt billigend in Kauf, dass wer auch immer mit ihrer Hilfe seine Spuren verschleiert. Mitglieder der sizilianischen Mafia? In den Daten. Angehörige der Russenmafia? In den Daten. Unterstützer des mexikanischen Sinaloa-Drogenkartells? In den Daten. Geheimdienstmitarbeiter? In den Daten. Wettbetrüger, Wirtschaftsverbrecher, Bankräuber? Alle. In den Daten. Alles wäre gut, wenn wir nicht ein klitzekleines Problem hätten. Wir selbst können in unseren Daten gerade gar nicht suchen. Zu dieser Zeit, Mitte Juli, haben unsere Kollegen weltweit Zugang zu ein paar hundert Gigabyte des Materials. Das reicht für großartige Funde, aber wir haben inzwischen 1,7 Terabyte hier und daran scheitert unser technisches Gerät. Der Grund? NUIX, Das Programm, das wir vom ICIJ zur Analyse bekommen haben, ist ein Speicherfresser. Nuix wird meist von Kunden genutzt, die enorm leistungsstarke Rechner haben, von großen Wirtschaftskanzleien oder Nachrichtendiensten. Geld spielt da selten eine Rolle. Wir haben einen 1.500-Euro-Laptop, der für Zeitungsverhältnisse schon der Wahnsinn ist. Aber die Indexierung und Texterkennung der 1,7 Terabyte überfordern ihn trotzdem. Statt einer Anzeige, die herunterzählt, wie viele Dokumente noch verbleiben, sehen wir den drehenden Kreis, das Symbol für Stillstand beim Computer. Nichts geht mehr. Der Laptop hängt sich auf. Wieder und wieder. Ein Albtraum. Wir müssen zur Chefredaktion und erklären, dass wir einen neuen Computer brauchen. Schon wieder. Wir brauchen mehr Arbeitsspeicher, mehr Prozessoren, mehr Terabyte. Mehr, mehr, mehr. Das Datenteam des ICIJ berät uns, die Experten von Nuix beraten uns und wir holen noch weitere Fachmeinungen ein. Wir könnten uns natürlich auch auf das verlassen, was das ICIJ uns anbietet. Deren Datenteam indiziert ja alles, was wir bekommen, lässt ein Texterkennungsprogramm darüber laufen und macht es durchsuchbar. Aber wir wollen mit den Daten auch in 2 Jahren noch arbeiten können, hier vor Ort. Deswegen müssen wir das selbst hinbekommen. Am Ende entscheiden wir uns für einen PC mit 64 GB Arbeitsspeicher. Zum Vergleich, ein normaler Laptop hat 4 GB, wenn es hochkommt 8. Außerdem bestellen wir 4 Festplatten. Eine davon ist eine SSD. Wir verstehen nicht viel von Technik, aber so viel mittlerweile schon. Das Kürzel SSD bedeutet, dass die Festplatten schneller arbeiten als gewöhnlich. Ein paar Mal müssen wir den Kollegen von IT und Einkauf zwar noch versichern, dass wir uns nicht vertippt haben, dass wir allen Ernstes diese Mega-Workstation bestellt haben, einen Computer, den man im Haus als Server benutze, aber doch nicht, um Artikel zu schreiben. Die Chefredaktion aber will diesen Computer im Haus haben, also kommt er. Computer Nummer 2. Bis der Super-PC da ist, sitzen wir vor einem Berg von Daten und können nicht vernünftig darin suchen. Dabei gibt es so viele Spuren, denen wir gerne folgen würden. Alte Spuren, wie der 500-Millionen-Mann von Siemens oder Putins bester Freund, der Cellist, und es kommen ja täglich neue dazu. Jake Bernstein, der Pulitzer-Preisträger beim ICIJ, hat währenddessen einen regelrechten Lauf. Er hat bereits den halben Nahen Osten in den Daten aufgespürt, etwa den Premierminister von Katar. Diesmal ist es Ayad Alawi, bis 2015 irakischer Vizepremierminister. Jedes Mal, wenn du etwas im Forum postest, ist es ein neuer Staatschef, kommentiert ICIJ-Vizedirektorin Marina Walker im Forum trocken. Alawis Name findet Jake in den Unterlagen zu 2 Firmen auf den britischen Jungferninseln und zu 2 weiteren in Panama, die mittlerweile aufgelöst wurden. Selbst auf eine Kopie seines Passes stößt er. Alawi ist der Sohn einer wohlhabenden schiitischen Händlerfamilie. Ursprünglich Mitglied in Saddams Baath-Partei, verließ er den Irak in den 70er Jahren. Er engagierte sich in der Exilopposition, knüpfte angeblich Bande mit der CIA und fiel schon vor dem Sturz Saddams auf, weil er prominente PR-Berater anheuerte und Kontakt zu einflussreichen Politikern und Journalisten in den USA und Großbritannien suchte. Geldsorgen scheint Alawi noch nie gehabt zu haben. Ein besonders irritierender Aspekt: Eine seiner Briefkastenfirmen, die inzwischen aufgelöst ist, gehörte ihm zusammen mit den Kindern eines früheren Premierministers des Libanon. Es ist eine seltsame Kombination, selbst für den Nahen Osten. Der ehemalige irakische Vizepremier und die Kinder eines libanesischen Ex-Premiers besitzen eine gemeinsame Briefkastenfirma. Wobei, als sie gegründet wurde im Jahr 2005, war Alawi seit ein paar Monaten sogar interimsweise Premierminister. Anmerkung: Ayad Alawi antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Gleichzeitig ist dieser Fund eine Art Déjà-vu. Ehemalige oder gar amtierende Staatschefs haben wir schließlich schon aus Jordanien, Kuwait, Palästina, Pakistan, Katar gefunden. Es ist auffällig, wie viele arabische Staatschefs ihr Geld ins Ausland schaffen, nämlich so ziemlich jeder. Schon bei unseren Swiss-Leaks-Recherchen haben wir Schweizer Konten zweier Könige, eines früheren ägyptischen Handelsministers sowie des Schwagers von Tunesiens ehemaligem Diktator Ben Ali gefunden. Auch in unseren Daten tun wir uns mittlerweile schwer, überhaupt den Überblick zu behalten über die vielen Emire, Autokraten, Prinzen und Scheichs. Viele regieren Länder, die von krasser Ungleichheit geprägt sind. Sie genießen unvorstellbaren Luxus, während zumindest ein Teil der Bevölkerung von der Hand in den Mund lebt. Einige Länder Afrikas und des Nahen Ostens werden von einer korrupten Elite regelrecht ausgesaugt. Während des arabischen Frühlings wurden Dutzende Auslandskonten und Briefkastenfirmen arabischer Autokraten gefunden. Aber das dürfte nur ein Bruchteil dessen sein, was tatsächlich existiert. Bis heute sucht etwa die libysche Regierung das versteckte Vermögen von Muammar al-Gaddafi. Für die Bevölkerung ist die Erkenntnis bitter. Selbst wenn die Menschen es schaffen, einen korrupten Herrscher abzusetzen, sie werden kaum das von ihm außer Landes geschaffte Staatsgeld zurückbekommen. Und warum ist es so leicht für Diktatoren und ihre Familien, zusammengerafftes Vermögen zu verstecken? Weil sie das System der anonymen Firmen nutzen können, anders ausgedrückt. Weil Menschen wie Jürgen Mossack und Ramon Fonseca ihnen helfen, ihre Spuren zu verschleiern. Die Weltbank und die Vereinten Nationen haben die Problematik 2011 in einem ausführlichen Bericht beleuchtet. Ihre Analysten haben insgesamt 213 Korruptionsfälle auf der ganzen Welt untersucht, die vor Gericht landeten. In 150 davon spielte mindestens eine Briefkastengesellschaft eine Rolle, durch die der wahre Eigentümer von Vermögen verschleiert wurde. Die Summe, um die es dabei ging, waren 56,4 Milliarden US-Dollar. Pling! Der nächste große Treffer. Deng Xiaoqi. Ein Name, der in der westlichen Hemisphäre niemandem etwas sagen würde, aber Deng Xiaoqi ist der Schwager von Chinas Präsident Xi Jinping, also nächste Verwandtschaft. Deng Xiaoqi gehörten demnach von 2009 bis 2011 zwei Offshore-Firmen, die Wealth Ming International Limited und die Best Effect Enterprises Limited, beide mit Sitz auf den britischen Jungferninseln. Das ist brisant, denn ausgerechnet sein Schwager, Chinas Präsident, hat ja vor wenigen Jahren erklärt, er werde die Gier nach Luxus ausmerzen. Sowohl in den unteren Rängen, den Fliegen, als auch weit oben im System, wo die Einflussreichen die Hand aufhalten, die Tiger. Noch 2004 hatte er die chinesischen Politkader aufgerufen, haltet eure Ehepartner, Kinder, Verwandte, Freunde und Mitarbeiter im Zaum. Nun, vielleicht sollte er mal mit seinem Schwager reden. Der Fall ist aber auch deswegen brisant, weil immer wieder offenbar wurde, dass chinesische Politiker Verwandte als Begünstigte eingesetzt haben, wenn sie ihren angehäuften Besitz verschleiern wollen. Wir finden weitere Prinzlinge in den Daten, so nennt man die engen Verwandten der chinesischen Machtelite, die zuletzt immer wieder negative Schlagzeilen gemacht haben. Mal ging es um ihre Ferraris, ihre ausschweifenden Partys, ein andermal um ihr arrogantes Gebaren, um Unfälle im Suff und Vergewaltigungen. Der prominenteste Fall unter ihnen ist die Tochter des ehemaligen Premiers Li Peng, der auch bekannt ist als Schlechter vom Tiananmen, weil er 1989 den Befehl gab, den Protest auf dem Platz des himmlischen Friedens mit Panzern niederzuwalzen. Li Pengs Tochter Li Shaolin gründete den Unterlagen zufolge 1994 mit ihrem Mann über eine Genfer Anwaltskanzlei die Firma Coffic Investment Limited auf den britischen Jungferninseln. Der Schwager des chinesischen Präsidenten und die Tochter des Ex-Premiers, das sind zwei weitere Spuren zu aktuellen und ehemaligen Staatschefs, also für die Liste in unserem War Room. John Doe. Ich denke darüber nach, Notfallpläne zu machen, falls ich plötzlich verreisen muss. Gibt es Orte, die ich vermeiden sollte? Antwort Süddeutsche Zeitung. China vielleicht. Der Schwager des aktuellen Präsidenten und die Tochter eines ehemaligen Premiers sind in den Daten. John Doe. Wirklich? Wow, das wusste ich nicht, aber ich hatte sowieso nicht vor, in China zu landen. SZ? Immerhin. John Doe? Wenigstens werde ich nicht wie Snowden am Moskauer Flughafen stranden. Jetzt gerade nach Russland zu fahren, wäre eine sehr schlechte Idee, so wie es aussieht. Pling! Ein Kollege von Le Monde postet. Er hat in den Daten eine fünfseitige Liste gefunden, die Mossack von Secker-Mitarbeiter 2010 erstellt und herumgemailt haben. Eine Liste, auf der die wahren Eigentümer dutzender Firmen verzeichnet sind. Eine Liste voller russischer Namen. Es sind aber nicht irgendwelche Namen. Da ist zum Beispiel ein naher Verwandter eines sehr prominenten russischen Oligarchen. Da ist der Sohn von Sergei Chemisov, der den russischen Rüstungskonzern Rostec leitet und der Wladimir Putin noch aus gemeinsamen KGB-Zeiten in Dresden kennt und der seit 2014 auf der US-Sanktionsliste steht. Anmerkung? Sergei Chemisov gab bis zum Redaktionsschluss dieses Buches keine Antwort, die wir zitieren dürfen. Und es geht noch besser. Da sind Boris und Arkadi Rotenberg, zwei der engsten Vertrauten Putins und wahrscheinlich mit die wichtigsten Geschäftspartner des russischen Präsidenten. Beide stehen ebenfalls auf der Sanktionsliste. Anmerkung: Boris und Arkadi Rotenberg antworteten bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Diese Namen werden uns über Wochen beschäftigen. Aber wir haben in Washington eine Sonderarbeitsgruppe Russland gegründet, mit der BBC, dem Guardian, der Schweizer Sonntagszeitung und dem Organized Crime and Corruption Reporting Project, kurz OCCRP, das auch russische Kollegen im Team hat, sogar solche, die noch aus Russland berichten. In diesem Team werden wir die neuen, spektakulären Namen nachrecherchieren. Die Russlandgeschichte, das steht fest, wird riesig werden.